Moin. Wie ihr hört, hört ihr Wellen. Ich sitze hier in der Nähe von Maasholm am Ostseestrand. Wir haben Urlaub. Neben mir sitzt meine Holde. Koordinaten 54 Grad, 41,737 Nord und 10 Grad, 01,475 Ost. Eigentlich wollten wir von Maasholm hier über diesen Punkt bis zur Lotseninsel gehen. Aber wie ich hier feststellen musste an einer Vogelbeobachtungshütte oder einem Ausstellungsraum, ist das nicht möglich. Die Lotseninsel kann man leider nur via Schiff von Maasholm oder anderen Häfen aus erreichen. Schade, es wären gute 12 Kilometer Weg gewesen, also 6 hin, 6 zurück. Da hätten wir unsere Schritte gehabt, aber leider gibt das jetzt keinen. Aus diesem Grund sitzen wir jetzt hier in der Düne, sehen, dass es warm wird. Ich habe 5540 Schritte bislang gemacht. Davon waren, weiß ich nicht, 400 zu Hause, keine Ahnung. Also wir kriegen auch die 10.000 irgendwie anders voll, wenn wir jetzt zurückgehen. Wäre halt nur schön gewesen. Deswegen habe ich den anderen Rekorder jetzt ganz einfach mit dem Richtmikro aufs Meer gerichtet und nehme Wellen auf. Als Hintergrundmucke. Wir haben hier auch ordentlich Wind. Vielleicht kommt der auch mit drauf. Egal. Ich habe eine tote Katze drüber gezogen. Wir werden sehen. Vielleicht hört er mich jetzt auch vom Reden. Und jetzt geht hier eine Trine mit dem Hund durch. Ich hoffe nicht zum Mikro. Werde ich da wohl mal hingehen müssen. Sicherheitshalber. Aber wenn der Hund nämlich jetzt hier ausreißt, dann habe ich ein Problem. Nachher denkt der Hund noch, das ist ein Hase, was da ist. Sieht ja aus wie so ein Schwanz von einer Katze, keine Ahnung. Vor uns am Horizont sind sehr viele Segelschiffe. Wir sind ja hier an der Schleimünde. Und ja, genau dieser Leuchtturm an der Schleimünde, der wäre es gewesen. Den hätte ich mir gern angeguckt. Aber nun ja, wie ich schon sagte, es soll wohl nicht sein. Und da extra mit dem Schiff hinzufahren, habe ich jetzt auch keinen Bock. Außer ich würde mir das Schiff mieten und selber hinfahren dürfen. Dürften wir ja. Wir haben ja einen Sportbootführerschein. Aber das wegen einem Cache und wegen einem Leuchtturmfoto muss ja auch nicht sein. Deswegen bleiben wir ganz einfach hier am Strand sitzen und schauen uns die Wellen an. Hübsch haben sie es hier. Ist auch total leer, sind also kaum Leute da. Ein paar sind eben mit dem Fahrrad gekommen, was auch wieder so eine interessante Geschichte ist. Wenn du hier auf dem Deich fährst, also beziehungsweise wenn du hier über den Deich hingehst von Maasholm aus, haben sie Schilder hingestellt, so nach dem Motto, oben auf dem Deich geh bitte zu Fuß, unten neben dem Deich her auf der Landseite kannst du mit dem Fahrrad fahren. Ja, ja, so weit, so schön. Außer einem Ehepaar, was meinte, sie müssten oben fahren, weil unten sieht man ja nichts. So ist das mit den Regeln. Wenn es halt nicht ins eigene Weltbild passt, dann macht man es nicht, ne? Wenn man unten nichts sieht, ja, man hätte ja auch zu Fuß gehen können, aber das war den Menschen leider nicht möglich. Aber echt schön hier. Ich weiß gar nicht, was ich da drüben auf der anderen Seite sehe. Es könnte sogar irgendwie Dänemark sein. Wozu habe ich eigentlich ein Navi? Ich könnte ja mal drauf schauen. drehen wir das jetzt mal und dann sehen wir nix. Doch, es ist Dänemark. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr hübsch. Die Sonne scheint uns auf den Rücken. Vorne ist eine sanfte Brise. Hier kann man es richtig aushalten. Ich mache noch ein paar Fotos, weil es echt schön hier. Und das jetzt spreche ich quasi von zu Hause aus rein, so als Stimme aus dem Off, über die Wellen rüber. Ich bin antriebslos. Ich habe auch nichts zu erzählen. Also so eigentlich, wir waren am Sonntag schrittieren im Park und das einzig Neue war, da schwamm ein Hecht mit Bauch nach oben, Kopf- und Schwanzflosse nach unten im Schlossparkteich. Fliegen saßen drauf rum, also auf dem bisschen, was da noch oben rausguckte, und irgendwie ist das total warm und schwül und das Wetter ist scheiße. Ich bin total müde und mich zieht ziemlich runter im Moment. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende mit dem Frank. Der hat uns besucht, wir haben gegrillt mit seiner Holden und meiner Holden und ein bisschen Familie von mir und so. Das war toll. Aber ja, vielleicht wird das Wetter auch gut und wir können am Samstag endlich im Brungerst schrittieren und die NAE 2 Folge fertig machen. Aber dann ist erstmal Pause. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 145. Bleibt gesund und mir gewogen. Bis irgendwann. Habt eine schöne Zeit.